Erster der Herr sprach zu Aaron, du, deine Söhne und deine ganze Familie seid für Fehler bei den heiligen Dingen verantwortlich, du und deine Söhne seid auch für Fehler bei euren Priesteraufgaben verantwortlich. Zweiter deine Brüder vom Stamm Levi, deine väterliche Familie, sollen mit dir kommen, damit sie dir helfen und dir dienen, während du und deine Söhne vor dem Zelt der Begegnung seid. Dritter sie sollen die Arbeit für dich und das ganze Zelt erledigen, aber sie dürfen die heiligen Gegenstände und den Altar nicht berühren, damit sie und ihr nicht sterbt. Vierter sie sollen dir helfen und die Aufgaben am Zelt der Begegnung erfüllen, den gesamten Dienst am Zelt, jemand, der nicht dazugehört, darf aber nicht zu euch kommen. Fünfter ihr aber sollt die Aufgaben im Heiligtum und am Altar erfüllen, damit Gottes Zorn die Israeliten nicht noch einmal trifft. Sechster ich habe eure Brüder, die Leviten, aus den Israeliten genommen und sie euch als Geschenk gegeben, damit sie mir gehören und den Dienst am Zelt der Begegnung verrichten. Siebter du und deine Söhne sollt eure Priesteraufgaben bei allen Dingen am Altar und hinter dem Vorhang erfüllen und dienen. Ich gebe euch das Priestertum als einen Dienst, der euch geschenkt wurde, jeder Fremde, der sich nährt, muss aber sterben. Achter der Herr sprach zu Aaron, ich gebe dir die Teile meiner Opfergaben, die aufbewahrt werden sollen, von allen heiligen Gaben der Israeliten gebe ich sie dir und deinen Söhnen als euren Anteil, als ein ständiges Recht. Neunter folgendes gehört dir von den sehr heiligen Gaben, nachdem ein Teil verbrannt wurde, alle ihre Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, die sie mir als Wiedergutmachung bringen, sie sollen dir und deinen Söhnen als sehr heilige Gaben gehören. Zehnter an einem sehr heiligen Ort sollst du sie essen. Alle Männer dürfen sie essen, denn sie sollen dir als etwas Heiliges gelten. Elfter und dies soll dir als Anteil von ihren anderen Gaben zufallen, von allen Schwingopfern der Israeliten, ich gebe sie dir und deinen Söhnen und Töchtern als ein ständiges Recht, jeder Reine in deiner Familie darf es essen. Zwölfter das beste Öl, der beste Wein und das beste Getreide, das sie dem Herrn geben, habe ich dir gegeben. 13. Die ersten Früchte von allem, was in ihrem Land wächst und was sie dem Herrn bringen, sollen dir gehören, jeder Reine in deiner Familie darf es essen. 14. Alles, was in Israel Gott geweiht ist, soll dir gehören. 15. Alles, was als erstes geboren wird, sei es Mensch oder Tier, und was man dem Herrn zu bringen pflegt, soll dir gehören, du musst aber die menschliche Erstgeburt freikaufen lassen und ebenso die Erstgeburt eines unreinen Tieres freikaufen lassen. 16. Was die Freikaufung betrifft, so sollst du einen männlichen Erstgeborenen ab einem Monat für 5 Schekel Silber, nach dem heiligen Gewicht, freikaufen lassen. 17. Die Erstgeburt eines Rindes, Schafes oder einer Ziege darfst du dagegen nicht freikaufen lassen, denn sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar sprengen und ihr Fett als ein Feueropfer mit angenehmem Geruch für den Herrn verbrennen. 18. Ihr Fleisch aber soll dir gehören, wie die Brust und die rechte Keule, die als Schwingopfer dargebracht werden, soll es dir gehören. 19. Alle Opfergaben von den heiligen Gaben, welche die Israeliten dem Herrn als Opfer geben, übergebe ich dir und deinen Söhnen und Töchtern als ein ständiges Recht. Dies ist ein ewiger Bund, der mit Salz besiegelt ist, vor dem Herrn für dich und deine Nachkommen. 20. Der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Land keinen Landbesitz haben und keinen Anteil unter ihnen besitzen, ich bin dein Anteil und dein Besitz inmitten der Israeliten. 21. Aber ich gebe den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel als Besitz für den Dienst, den sie verrichten, den Dienst am Zelt der Begegnung. 22. Die Israeliten dürfen fortan nicht mehr an das Zelt der Begegnung herantreten, damit sie keine Sünde auf sich laden und nicht sterben. 23. Vielmehr haben die Leviten den Dienst am Zelt der Begegnung zu verrichten und die Fehler der anderen zu tragen, nach einem ewigen Gesetz für alle Generationen, sie sollen aber keinen Landbesitz unter den Israeliten besitzen. 24. Denn ich gebe den Leviten die Zehnten der Israeliten, die sie dem Herrn als Opfer geben, zum Besitz, deshalb habe ich bestimmt, dass sie keinen Landbesitz unter den Israeliten haben sollen. 25. Und der Herr redete mit Mose und sagte, 26. Du sollst den Leviten sagen und sie anweisen, wenn ihr von den Israeliten den Zehnten empfangt, den ich euch als Besitz gegeben habe, so sollt ihr davon ein Opfer für den Herrn geben, ein Zehntel von diesem Zehntel. 27. Dieses euer Opfer wird euch angerechnet wie der Ertrag vom Getreidefeld oder vom Weinkeller. 28. Genauso sollt auch ihr von allen Zehnten, die ihr von den Israeliten empfangt, ein Opfer für den Herrn geben, und zwar sollt ihr davon das gottgeweihte Opfer Aaron, dem Priester, übergeben. 29. Von allen euch zufallenden Gaben habt ihr stets ein Opfer für den Herrn zu geben, und zwar das Beste davon als die von ihm zu entrichtende heilige Gabe. 30. Spricht zu ihnen, wenn ihr das Beste davon gebt, so wird es den Leviten angerechnet wie der Ertrag vom Getreidefeld oder vom Weinkeller. 31. Ihr dürft ihn an jedem Ort essen, ihr und eure Familie, denn er ist euer Lohn für euren Dienst am Zelt der Begegnung. 32. Und ihr werdet deswegen keine Sünde auf euch laden, wenn ihr nur das Beste davon gebt, und werdet die heiligen Gaben der Israeliten nicht entweihen und nicht sterben.